Diamanten, Smaragde, Amethyste, Tigerauge, Sugilit, Achat und Lapis Lazuli, Pyrit in seiner reinsten Form und Malachit nach bester Norm. Und doch bin ich der Einzige, der sich um mich schert. Und ich frag mich, warum? Doch ich denke mir nicht viel mehr dabei. Und bin so froh, der Einzige zu sein. Und ich tanze dem Tod diesen Walzer. Und ich tanze dem Tod zu dieser feinen Melodie. Ich tanze dem Tod. Ich sehe den Schrein, einen goldenen Schein. Ich sehe dich, doch du. Ich stehe im Schatten, deshalb siehst du mich nicht. Du kannst mich nicht mal erahnen. Die Narben der Vergangenheit, deine bloße Anwesenheit lässt sie verheilen. Ich werfe dir Rubine und Smaragde vor die Füße. Ich warte auf eine Antwort und fahre trotz allem dort in der Dunkelheit, die mich nicht und niemals befreit. Und ich frage mich, warum, doch ich denke mir nicht. Und bin so froh, der Einzige zu sein. Und ich tanze dem Tod diesen Walzer. Und ich tanze dem Tod zu dieser feinen Melodie. Ich tanze dem Tod. Doch schon der Weg verließ. Ich könnte über mich selber lachen, doch zuerst würden mich meine Kräfte verlassen. Wieso stehe ich hier und schau dir zu, zu mir rüberschaust und dich ebenfalls nicht traust?